Thymian. Das 1Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein festes Thema. Das Thema heißt peinliche Personen. Ich möchte mich mit euch unterhalten über generell peinliche Personen. Wen findet ihr peinlich? Peinlich in eurem direkten Umfeld? Vielleicht wäscht euer Partner sich nicht oder er oder sie hat Mundgeruch oder Schweißfüße oder er oder sie benimmt sich sehr, sehr merkwürdig, sehr unanständig und ihr sagt, das finde ich einfach nur peinlich. Ich schäme mich auch für meinen Partner oder für meine Kollegin, für meinen Freund, was auch immer. Oder wen findet ihr so in der Allgemeinheit peinlich? An prominenten Menschen? Welche prominente Persönlichkeit in Deutschland, ein Schauspieler, ein Moderator, ein Politiker, findet ihr einfach nur peinlich, wo ihr sagt, nein, das kann ich mir nicht mehr mit ansehen. Wenn ich diesen Namen höre, mache ich sofort die Glotze aus. Also, wir unterhalten uns über peinliche Personen heute Nacht. Und wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erster Anrufer heute Nacht, das ist Ralf und Ralf ist 39 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Jürgen. Hallo Ralf, wer ist denn peinlich? Mir ist mein Sohn peinlich. Wie alt ist dein Sohn? Mein Sohn, der ist 16 Jahre. Ja. Wohnt jetzt seit einem knappen halben Jahr erst bei mir in der Wohnung. Wie kommt das? Er hat vorher bei seiner Mutter gelebt. Und da hat er also auch dermaßen über die Stränge geschlagen, indem er halt Diebstahl begangen hat, in der Wohnung selbst von der Mutter. Also er ist nur, um das mal vorweg zu klären, er ist aufgewachsen bei der Mutter. Richtig. Und jetzt erst zu dir gekommen. Ja, genau. Und also seit einem halben Jahr jetzt bei mir, bei meiner Lebenspartnerin. Und da haben wir also auch jetzt schon angefangen, Diebstähle innerhalb der Verwandtschaft zu tätigen. Deshalb also zum Beispiel bei der Oma in der Wohnung eingebrochen, Videorekorder und so Sachen halt aus der Wohnung entwendet. Und also kein Kleinkram, sondern auch größere Sachen. Ja, ganz genau. Hat er denn bei euch in der Wohnung auch schon was geklaut? Ich sag mal, uns ist bis jetzt also hier noch nicht aufgefallen, dass hier auch welche Sachen fehlen. Aber der Oma den Videorekorder klauen, ist ja schon ein hartes Stück, ne? Ja, ich sag mal, das war ja noch der kleinste Übel. Er hat also auch unter anderem dann mal die Bankkarte mitgenommen und die PIN, die wusste er, weil er stellenweise für die Oma dann auch Geld abgeholt hat und hat dort also auch dann Beträge von der Bank abgeholt, ne? Bis zu welchem, also wie hoch war der Betrag? Das war natürlich also 300. 300, Da war für meine Mutter natürlich auch mächtig viel Geld. Was natürlich dann für dich auch sehr peinlich ist, dass dein Sohn deine Mutter beklaut. Ne? Ganz genau. Welches Verhältnis hat er denn zu der Oma? Ist das schlecht, dass er... eben ja nicht, weil er kriegt im Grunde genommen von der Oma alles, was er haben möchte. Er nutzt die Gutmütigkeit aus. Ganz genau so ist es. Ja, ja. Und dann also jetzt auch hier bei uns im Haus selbst die Nachbarn bestohlen, durch offene Fenster in die Wohnung rein und hat dann Playstation oder sonst irgendwas da rausgeholt. So dass dann anschließend 3 Stunden später hier bei mir in der Wohnung die Polizei stand. Wie gehst du denn nun damit um? Oder wie geht ihr damit um, du und deine Lebensgefährtin? Aber du als Vater bist ja nun hauptsächlich gefragt. Ja, ich sag mal, ich sitze jetzt im Augenblick zwischen 2 Stühlen. Weil meine Lebenspartnerin sagt einfach ganz klar, es geht nicht mehr, so wie er das hier jetzt abzieht. Du gefährdest dadurch unsere Beziehung auch. Was ich an deiner Stelle auch sehr ernst nehmen würde. Ja, auf jeden Fall. Ja. Nur ich sag aber auch, ich tritt ihn jetzt nicht noch zusätzlich im Arsch und sag so, hier kannst du nicht mehr, weil er hat einfach keine andere Möglichkeit mehr, irgendwo anders hinzukommen. Hast du denn dir schon mal versucht, irgendwie professionelle Hilfe zu holen? Dass du mit eine Beratung gehst, wie du mit dem Jungen umgehen kannst am besten? Ich habe hier bei uns also so eine Jugendteam-Gemeinschaft, die irgendwo mit so Jugendlichen zusammenarbeitet. Da habe ich einen Ansprechpartner halt, mit dem ich das zusammen das machen kann. Das geht bei ihm in einem Ohr rein, in einem Ohr wieder raus. Also du bist völlig hilflos, du hängst zwischen 2 Stühlen. Ein halbes Jahr geht das jetzt schon so und es wird nicht besser, es wird sogar schlimmer, würdest du sagen. Ganz genau. Und deine Freundin droht dir schon an, dass die Beziehung eventuell deshalb kaputt gehen könnte. Ganz genau. Ich meine, er ist ja kein kleiner Junge mehr. Mit 16 ist er schon so fast am Erwachsensein schon. Ne? Ich sag mal, er hat jetzt 18 Tage Jugendarrest schon hinter sich gehabt. Ja. Was macht? Wir waren also immer am Hoffen, das gibt ihm mal eine Lehre oder sonst irgendwas. Nur das schreckt überhaupt nicht ab. Mhm. Was macht er denn überhaupt? Geht er noch zur Schule oder macht er eine Lehre oder was macht er? Schule ist er runtergeflogen, weil es findet ihn hier keine Schule mehr, weil er einfach nur Schlägereien selbst mit Lehrern hatte. Mhm. Er ist jetzt hier in einer Jugendbildungsstätte, wo er regulär arbeiten sollte, wo er dann halt für die Woche 50 Mark bekommt, wenn er da arbeiten will. Das hat er auch geschmissen. Also jetzt sitzt er im Grunde genommen jeden Tag zu Hause. Ralf, warum ist er denn bei der Mutter eigentlich aufgewachsen und nicht bei dir? Weil das einfach damals so gekommen ist, ich konnte mich nicht so dermaßen um ihn kümmern, weil ich im Fernverkehr tätig war. Und da hatte ich einfach nicht die Gelegenheit, ihn dann zu mir zu nehmen. Er war bei der Mutter damals besser aufgehoben. Aber du hattest immer wieder in den Jahren Kontakt mit ihm, regelmäßig? Regelmäßig. Aber du bist keine Respektsperson offensichtlich für ihn, ne? Ja. Aber dann wäre es vielleicht doch ratsam, Ralf, auch wenn das mit der einen Anlaufstelle nicht so gut klappt, dass du dich doch nochmal schlau machen solltest, und wir sind dir gerne ein bisschen behilflich dabei. Das war schön. Ja, wie du, welchen fachkundigen Rat du anzapfen könntest. Vor allen Dingen auch als Rat für dich, wie du dich verhalten solltest. Ne? Ja, eben. Also ich weiß beim besten Willen nicht mehr, was ich mit ihm mache. Ja, gut. Da muss natürlich, dass er mit seinen Drogen ja auch hat. Ja. Er kifft und was weiß ich nicht alles. Und dafür braucht er nun mal das Bargeld. Da weiß ich beim besten Willen nicht mehr, was ich mit ihm machen soll. Was sind denn eigentlich seine Vorstellungen? Wie stellt er sich denn sein zukünftiges Leben vor? Redet er darüber? Sagt er was? Nein, gar nichts. Er hat überhaupt keine Vorstellung vom weiteren Leben, wie das mit ihm weitergehen soll oder sonst was. Man hört dann einfach nur, wenn ich dann zu ihm sage, so, jetzt kriegst du wieder die nächste Verhandlung wegen Wohnungseinbruch oder sonst irgendwas. Ich sage, und der Richter hat damals gesagt, mindestens 6 Monate gehst du dafür ab. Interessiert ihn auch nicht. Nein. Ja. Ich finde, da muss jetzt mal jemand ran, der ein bisschen Ahnung hat. Das ist nämlich heute Nacht meine Psychologin, die Heide, die auch gerade im Bereich Jugendliche und Kinder arbeitet. Ja. Im normalen Leben, wenn sie nicht hier bei mir arbeitet. Leg mal auf, die Heide ruft dich gleich an. Jawohl. Ja, und dann wünsche ich alles Gute und hoffentlich kriegt ihr den Knaben in den Griff. Der ist wahrscheinlich viel zu sehr verwöhnt worden früher, ne? Ja, das stimmt. Das ist der Grund, ja. Und dir muss ich trotzdem ein Kompliment machen. Deine Sendung gefällt mir sehr gut. Vielen Dank. Und dein Team machen das einfach wirklich spitze. Ich danke herzlich. Du legst auf, wir rufen zurück. Alles klar, mache ich. Tschüss, Ralf. Jo, tschüss. Peinliche Personen. Das kann sowas Ernstes sein, wie wir es gerade gehört haben. Es kann aber auch vielleicht irgendetwas sein zum Schmunzeln. Wer ist euch peinlich? Oder wer ist die peinlichste Person in eurem direkten Umfeld? Und wen so in der prominenten Welt findet ihr peinlich? Da gibt es ja schon so einige Namen zu nennen. Ne? Milva. Nein, also nicht die Sängerin Milva. Es ist ja, die ist natürlich nicht peinlich. Ich habe eine Anruferin, die heißt Milva. 19 Jahre alt. Heißt du wirklich Milva? Ich heiße wirklich Milva, ja. In Anlehnung an den Namen von der Sängerin? Ja, ich hoffe nicht. Ich vergleiche mich vor allem mit ihr, aber meine Eltern wollten ihn eigentlich eher so aussuchen, um halt nicht irgendwie in so einen Allerweltsnamen. Weil wenn ich so, du bist 19 Jahre alt, so vor 20 Jahren hatte die, glaube ich, ihre große Blüte, ne, als Sängerin. Ja, genau. Viele kennen die heute gar nicht mehr, ne? Ich muss wohl sagen, also als ich klein war, fand ich die ganz toll, aber inzwischen, was hat sich geändert? Ein Rasse-Vibe war das, ne? Ist ja, sie immer noch. Ne? Allerdings. Rote Mähne und so. Genau. Aber ich habe jetzt auch eine Rasse-Vibe hier von 19 Jahren am Telefon. Genau. Die heißt auch Milva und die will mir was erzählen von einer peinlichen Person. Ja, und zwar peinliche Persönlichkeiten in der Prominenz. Ja. Es geht um die ehrenwerte Fürstin von Turn und Taxis. Ja, allerdings, da muss ich sofort mit wehenden Fahnen zu dir kommen. Also, ich habe den Namen schon ein paar Mal so in der Presse gehört, von wegen Skandalfürstin und so. Mhm. Aber das, was du sich jetzt vor kurzem geleistet hast, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann es war, in dieser Talkshow. Bei Friedmann in der ARD, genau. Ja, es ging nämlich darum, das Thema Südafrika, beziehungsweise das wurde halt vom Moderator angeschnitten. Und halt auch um die krasse oder um die hohe HIV. Genau, es kommt um AIDS, dass AIDS so sehr verbreitet ist in Afrika. Ja, genau. Ja. Ich glaube, bis zu 80% der Bevölkerung ist für HIV positiv. Und ja, diese Frau meinte dann sagen zu müssen, dass die Südafrikaner es doch selber schuld sind, weil die hohen Temperaturen der südafrikanischen Sonne die Leute mehr oder weniger zum Sex verleiten. Nicht nur Südafrika. Sie sagte, der Schwarze an sich schnackselt gerne. Schnackselt, genau. Ja. Und das ist der Grund dafür. Das fand ich auch äußerst peinlich. Diese Bemerkung fand ich also Wahnsinn. Also es hat mich, dadurch, dass ich selber sehr viele, schwarze Freunde auch hab und auch... Friedmann hat gut reagiert und hat gesagt, der Weiße schnackselt auch gerne. Ja, er hat es dezent gut überspielt, aber das Entsetzen stand ihm, glaube ich, schon aufs Gesicht. Man sah es wirklich. Ich dachte auch, ich höre nicht richtig, was sie... Sie hatte noch mehrere Klopse gebracht, ne? auch in Bezug auf Sexualität, Sex dient, was hat sie gesagt, sie hat gesagt, Lust, nein, Sex ist nicht da zur Lust und Dollerei oder so. Ja. Also Sex ist nur zur Vermehrung da, ne? Ja, weißt du, meiner Meinung nach, es kann gut sein, dass diese Frau schon mal in Südafrika gewesen ist, aber da war sie vielleicht in irgendeinem Sternhotel in Cape Town und hat sich da irgendwas hinterhertragen lassen und sich in keinster Weise mit dem Problem da auseinandergesetzt und dann einfach solche Behauptungen in die Welt gesetzt. Es ist unglaublich diskriminierend und rassistisch, ne, sowas zu sagen. Ja, allerdings. Ja. Ja, also früher war sie ja immer sehr schräg. Ich erinnere mich noch an ihre Auftritte bei Wetten, dass, wo man so dachte, na, ist ja verrückt, irgendwie so eine Fürstin mit ihren auftupierten Haaren. Ich weiß nicht, ob du dich da auch noch dran erinnerst. Da warst du noch, da warst du noch eher klein. Nein, würde ich sagen. Da liefst du noch im Kreis oder so um den Baum. Aber das ist jetzt nicht mehr zum Lachen, ne? Mit nee, allerdings nicht. Fürstin von Ton und Taxis findet Milva peinlich. Allerdings. Ich danke für deinen Anruf und die Meinung sowas. Ja, und ein ganz großes Kompliment an deine Sendung. Hm? Also ich verfolge sie jeden Abend, wenn es geht. Ehrlich? Warnen. Ich habe dich auch schon mal in Aachen gesehen, mit Hella von Sinn. Ja, da war ich mit Hella auch unterwegs. Das war echt klasse. Ich danke für die Komplimente. Ja, Milva. Mach weiter so. Alles Gute, tschüss. Okay, danke, ciao. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. So hat sie es gesagt. Sex macht man nicht aus Jux und Dollerei. Die Fürstin hat das so gesagt. Anja, 20 Jahre, guten Morgen. Hallo. Hallo Anja. Puh. Puh. Jetzt bin ich echt mal durchgekommen. Und du arme Wacht. Das ist eine falsche Telefonhose, ey. Das glaube ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Du sitzt jetzt zu Hause und plötzlich bist du jetzt auf dem Fernseh- und Radiosender und die Welt hört dich und da ist man aufgeregt, normal. Oh ja, ich habe was nur zu pinkeln. Du willst von einer peinlichen Person erzählen? Ja. Na, ich glaube, das ist auch deine beste Freundin. Das ist meine beste Freundin? Ja. Jenny Elvers. Das ist nicht meine beste Freundin. Nein, das habe ich ja jetzt so gesagt. Ach so. Ist wahrscheinlich deine beste Freundin. Nein, nein, nein. Ja, du hast ja völlig recht. Also ich, ja, ja. Jenny Elvers. Warum findest du Jenny Elvers peinlich? Ja. Guck dich das doch mal an, was die da macht. Also nee, ich war, meine Tochter, die ist 2 Monate älter als ihr Sohn, ne? Ja. So, klar, wir waren kurz fast gleichzeitig in der Schwangerschaft. Mhm. Und wenn ich dann gesehen habe, wie die rumgetorkelt hat und dieses, ach ja, und dann werde ich mich, also die wollte ja dann aus dem ganzen Mittelpunkt, wo sie halt drin ist, wollte sie ja nicht mehr, also sie wollte ja austreten, so auf Deutsch gesagt. Sie wollte nur um ihr Kind kümmern und so, ne? Hat sie ein paar Monate geschafft, ne? Aber nun ist sie wieder voller Kante da. Genau. Du hast ja auch damals ein Bild veröffentlicht von dem Embryo, ne? Von dem, ja, ja, oder ihr Tagebuch in der Badewanne. Mit ihrem gelben Shampoo da. Nun verfolgen wir diese Dame ja nur auch schon seit einiger Zeit. Leider. Ja. Gab es einen Punkt, wo du dachtest, jetzt ist wirklich das Maß überschritten? Ich finde es eigentlich auch nicht mehr lustig. Ich finde es einfach nur noch doof. Ich will es gar nicht mehr wissen. War das? Ja, weil die... gab es da einen so einen Punkt? Ja, mehrere. Das ist zum Beispiel jetzt dieses Big Diet. Erstens haben sie die Margarete Schreinemarkers, was ich nicht verstehe, dass sie die teilweise gar nicht leiden können. Und ich finde, diese Frau, die hat auch eine Chance verdient. Na gut, aber die Margarete Schreinemarkers hat ja selbst das Handtuch geworfen. Ne? Insofern, ja, aber warum? Gut, das ist ein anderes Thema dann, ja. Ja. Die wurde ja teilweise von den ganzen Zeitungen und von der Presse, also ist meine Meinung. Ja, und dann habe ich das geguckt und ich wusste erst gar nicht, dass sie austritt, ne? Und dann Jenny Elvers. Ich bin ja auch ein bisschen fülliger, ne? Ja. Aber ihren ganz großen Auftritt hat sie ja erst nächste Woche. Ne? Sie war, glaube ich, letzte Woche. Ja, nee, Sonntag. Das hat mir aber letzte Woche schon gereicht, Domian, das tut mir leid. Ich habe es nicht gesehen. War es nicht so gut? Nee. Ich habe vorher noch mit euer Gespräch da, ich habe denen gesagt, über Jenny Elvers und so. Ja. Und ja, haben sie letzte Woche nicht die Sendung geguckt Sonntag? Sagt er so, nee, um Gottes Willen, Himmel bewahre. Ja. Aber meine Frage war ja eine andere. Die Frage war, wo ja, für ja, dich... Ja, ja, weiß ich. Ne? Wann war für dich der Schluss, wo du sagtest, ich mag sie nicht mehr sehen? Ja, das war, wo die das Kind gekriegt hat und hat gesagt, sie will sich jetzt halt zurückziehen. Die ganze Sache mit dem Kind. Ja, ja. Und dann, das war ja das Heftigste. Wie fandest du denn früher so die Geschichte mit Heiner Lauterbach? Hast du sie ja, da... Ja, das habe ich mitgekriegt. Hast du sie da ernst genommen? Das oder? Fand ich eine Schwanerei von ihr. Meinst du, warum war sie mit Heiner Lauterbach zusammen? Was glaubst du? Geld. Geld und Ruhm. Ja, sie hat sich doch, das hat man doch gesehen, wenn sie mit ihm auf Partys gegangen ist. Und okay, sie hat ja gut abgespeckt, das muss man ihr lassen, das schaffe ich leider noch nicht. Und er stand dann halt an der Seite und sie stand im Mittelpunkt. Sie hat sich halt, ja, wie soll ich das sagen? Es ist ja wirklich ein Phänomen, dass diese Frau so berühmt geworden ist, obwohl alle sagen irgendwie, wir mögen sie nicht. Das ist ja was ganz anderes als bei Verona Feldbusch. Verona ist ja nur... Verona Feldbusch ist eine richtig hübsche Frau. Hübsche Frau und eine Sympathieträgerin. Ja. Ne? Und man mag sie einfach. Ne? Man hat am Anfang auch so die Witze über sie gemacht, aber man mochte sie. Aber bei Jenny Elvers ist es seltsam. Alle finden sie irgendwie nicht gut und trotzdem ist sie und bleibt weiter berühmt und wird dann sogar von einem solchen Sender eingekauft als Moderatorin. Ja, das verstehe ich auch nicht. Ja. Also du, für dich ist das ganz klar, wenn du eine Hitliste machen könntest der berühmten peinlichen Persönlichkeiten in Deutschland, dann wäre es Jenny Elvers. An erster Stelle. An allererster Stelle. Ja. An zweiter Stelle. Vor allen Dingen, an zweiter Stelle, mein Mann. Dein Mann, der ist nicht so ganz berühmt wie Jenny Elvers wahrscheinlich. Das hat er mit der Mitte, das habe ich aber jetzt gehört. Liebe Anja, ich danke für die Meinung. Nee, ich war noch nicht fertig. Du warst noch nicht fertig, Entschuldigung. Nee. Das kam mir jetzt heute, habe ich bei Punkt 12 gesehen. Dass die Jenny Elvers jetzt mit ihren Manager zusammen sein sollte. Ist das wahr? Das hast du nicht gesagt. Ach ja, du schläfst ja so. Da schlafe ich noch. Punkt 12 schlafe ich noch. Die soll mit ihrem Manager zusammen sein. Ja, haben die Heiner Lauterbach wollte, die haben hier jetzt geplant, dass die am, ich glaube, am 8. September jetzt heiraten wollen. Ist es wahr. Es ist ja hier im Moment fast schon so wie bei Ralf Morgenstern, die Kaffeeklatsch, ne? Ja. Was ich meine, da kann ich ja gut, ich bin eine Duisburgerin. Ja, also haben wir dann wahrscheinlich eine Traumhochzeit noch vor uns. Ne? Jenny heiratet ihren Manager. Und wir gucken alle noch, zu. Es wird live übertragen. Die Hochzeitsnacht wird dann auch live übertragen im Fernsehen. Ja, die hat Jenny Elvers sich ersparen können. Bei RTL 5 oder so. Ich habe mal eine andere Frage. Diese Oscars hinter dir, was haben die für eine Bedeutung? Dann hast du die Sendung nicht am Montag gesehen. Nee, ich habe ein Kind, ich kann nicht so lange wach, dann kann ich auch verstehen. Mal müde. Die Oscars sind ein sehr, sehr nettes Geschenk von Christian Wunderlich. Echt? Christian Wunderlich war ja hier in der Sendung vor ein paar Monaten. Ja, das habe ich gesehen. Ja, und wir haben uns am Wochenende privat getroffen und hat er mir ein Paket gegeben und er hat gesagt, du darfst es nicht aufmachen, du musst es in der Sendung aufmachen. Und da habe ich es nur so ein bisschen präpariert, damit ich hier nicht so lange rumschnibbeln muss und habe die beiden Oscars ausgepackt und da stehen ganz tolle Sachen drauf. Ein Oscar für die beste TV-Sendung. Das stimmt. Er hätte eigentlich 10 verdient. Und ein Oscar für den besten TV-Moderator. Nur ist aber gut. Das war die Antwort auf deine Frage. Und ich freue mich sehr, dass ich sie geschenkt bekommen habe und sie haben jetzt einen Ehrenplatz hier hinter mir. Liebe Anja! Ich habe noch eine Frage. Du musst schon mal, was meinst du, wie viele Leute hier noch sind, die mit mir reden wollen? Aber mach ganz schnell und ich gebe eine kurze Antwort, ja. Wie findest du denn Jenny Elvers? Ja, das weißt du doch. Das habe ich doch nur jetzt zu Genüge gesagt. Ja, aber die ganze Sache, wie die jetzt abgezogen hat, fandst du das jetzt richtig von ihr? Oder ein bisschen... Welche Sache abgezogen hat? Ja, dass sie sich vom Heiner Lauterbach, also alles, was sie gemacht hat, sich getrennt ich glaube, und sowas. Ja, ich glaube, dass es gerade klar wurde, dass ich das auch sehr kritisch sehe und dass sie, dass ich sie auch eher peinlich finde, ja. Das meine ich auch. Muss ich dann doch auch ganz so offen sagen. Liebe Anja, du grüßt deinen Mann von mir. Ja, das mache ich. Alles meine Gute. Meine Tochter grüße ich auch von dir. Juhu, tschüss. Und, Moment, dann will jetzt ist Schluss. Ich wollte dir nur ein ganz dickes Lob geben an deine Sendung. Das ist lieb von dir. Tschüss, Wollt Anja. Ich jetzt ausschalten? Von mir auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Therese. Therese? Ist das richtig ausgesprochen? Therese, ne? Hallo. Hallo. Hallo Therese, 48 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo? Ja, hallo Therese. Ich höre dich kaum. Ja, aber du hörst mich gleich schon ganz gut. Ja, okay. Ja, ich wollte auch eigentlich die Gräfin in Ton von Taxis nehmen, aber die ist jetzt schon weg. Die ist schon weg, dann dachte ich mir jetzt nicht weiter, weil dann nehme ich den König von Mallorca. Den König von Mallorca? Ja, den Jürgen Drews. Ach, den Jürgen Drews. Ich habe ihn jetzt extra so mit diesem Titel angehört. König von Mallorca, habe ich auch noch nie gehört, dass man ihn so nennt. Ja, das singt er doch immer selbst von sich und behauptet Was? Das. Ich denke, der singt immer nur ein Bett im Kornfeld. Ja, das war, also noch knackig war. Das singt der jetzt auch immer noch, aber wie der das singt. Ja, aber da, ich finde sein ganzes Auftreten halt auch gerade auf dieser Insel total peinlich und gerade... Hast du ihn denn auf der Insel schon mal erlebt persönlich? Nee, ich sehe nur seine Berichte und wie er dieses Ganze vermarktet auch. Aber ich höre dich immer noch ganz leise. Wie, was ist denn so der, wenn du sagen würdest, was ist so der Hauptgrund, warum du ihn peinlich findest? Also einmal die Aktion, seine Frau ist ja sehr Silikon bearbeitet, dass er mal in einem, ich glaube im Schweizer Fernsehen war das mal irgendwo, dass er dann eben halt Muttermilch aus seiner Brust in der Öffentlichkeit während der Sendung genuggelt hat. Das fand ich schon sehr äußerst. Habe ich, glaube ich, auch gesehen, ja. Mhm. Also da schwankte ich zwischen Entsetzen und Widerwillen, ich weiß nicht was. Also wenn er daran Spaß hat, soll er das ja machen, aber nicht irgendwie in der Sendung. Was glaubst du, warum gerade auch diese Aktion, warum ein Prominenter wie Jürgen Drees das macht? Warum tut er das? Also ich finde, der ist extrem, ich finde das pathologische Wort nicht dafür. Also so sehr extrem am Mittelpunkt stehen wollen. Mhm. Und sehr narzisstisch, sehr eitel, sehr urzentrisch. Ja, sehr. Ja. Und die ganzen Aktionen, das eben halt jetzt ist ja der jüngste Vorfall, dass eben er total beklaut worden ist, aus seinem Auto ist alles geklaut worden, Scheckkarte, bla bla bla. Das ist nun mal total doof für jeden irgendwie. Und unter anderem ist eben sein Königsumhang und seine Krone weggekommen. Ach so, er tritt als König auf Mallorca und singt dann seine Lieder. Und da hat er daraus schon wieder so ein Werbegag gemacht und das fand ich wirklich schon. Also ich würde mal sagen, irgendwo sind wir alle ja auch ein bisschen schuld, dass die Leute sich so darstellen können. Nämlich, ja, und vor allen Dingen, wir kaufen die Zeitung, wir gucken diese Sendungen im Fernsehen, wo das gezeigt wird. Wenn wir einfach dicht machen würden, gäbe es diese Leute auch nicht. Ja, mir können die auch alle überflüssig sein. Ja, aber du guckst die Sendungen ja auch. Ne? Du guckst ja diese Sendungen auch. Nee, es kommt ja auch in total normalen Nachrichtensendungen. Also was weiß ich, wenn ich irgendwie... Tagesthemen habe ich es noch nicht gesehen. Ja, aber eben halt in den Mittags, du hast recht. Wo andere interessante Sachen kommen und dann wird das irgendwie, diese VIP-Sachen werden eben da eingeschoben. Ja. Und du wolltest gerade am Anfang auch die Fürstin von Thun und Taxis. Ja, also da war ich zuerst empört. Also es war mal spontaner, als das, ich finde auch, das ist ernster. Ne? Bei Jürgen Drees kann man so schmunzeln drüber und kann man sagen, naja, muss alles nicht sein. Aber das war eine Grenze, wo man sagt, das darf nicht sein, sowas. Ja, ne? Ja, so darf man Menschen nicht diskriminieren. Ja, das war auch meine erste spontane Empörung. Als ich das gelesen habe, peinliche Personen sind heute dran, da fiel mir sofort diese Frau ein. Mhm. Und ich war auch damals wirklich total geredet und total empört. Mhm. Und dass sie da irgendwie dann so kurzfristig aus dem Land verschwunden ist und damit getan mit so einer halben Entschuldigung, also das ist unglaublich. Ich glaube, dass sie sehr viele, dass ihr Image einen großen Schaden davon getragen hat, ne? Weil das ja durch alle Presseorgane ging und alle waren entsetzt und empört. Ja, ja. Also Jürgen Drees sagst du an erster Stelle und dann käme die Fürstin von Thun. Nein, ich wollte erst die Fürstin nehmen, aber die war ja dann schon weg. Ja. Also das sind aber die beiden Personen, die dir richtig einfallen. Ja. Ja. Genau. Gibt es auch einen Politiker, den du peinlich findest? Oh, ziemlich viele. Sag mal einen. Also ich finde den Schröder peinlich. Den Bundeskanzler? Ja. Warum? Ich weiß es nicht. Der hat so eine, also es ist auch vielleicht nur ein Gefühl. Mhm. Also so ein Auftreten und so eine Halbarroganz steckt dahinter und weiß ich nicht. Mhm. Also das ist auch mehr so gefühlsmäßig. Ich finde am peinlichsten Gregor Gysi. Ja, im Moment finde ich den auch sehr peinlich, das stimmt. Er ist ein brillanter Demagoge, aber das finde ich gerade so peinlich. Ja, im Moment kommt mir das auch immer, dass ich dachte, okay, nee, es muss nicht sein. Ja. So. Therese, schön mit dir gesprochen zu haben, alles Gute. Okay, danke. Und auf Wiedersehen. Alles Gute. Tschüss. Peinliche Personen, darüber unterhalten wir uns heute. Wer ist in eurem Umfeld eine peinliche Person, für wen schämt ihr euch? Oder wen findet ihr so in der Öffentlichkeit? An Prominenten, Showstars, Schauspielern oder Politikern ausgesprochen peinlich, wo ihr sagt, da krollen sich mir die Fußnägel, wenn ich diese Person sehe oder wenn ich sie höre. Tim ist dran. Tim ist 22 Jahre alt. Guten Morgen. Tim. Ja, hallo. Ja. Hallo Domian. Hallo Tim. Wen findest du denn peinlich? Ja, es geht um meinen besten Freund. Ja. Wir sind, es ist schon seit vielen Jahren eigentlich so, dass wir eigentlich so eine sehr enge Beziehung haben. Ja. Und ich habe jetzt erfahren so, vor einigen Wochen war das, dass er eben Aktfotografie macht. Aktfotografie? Und macht oder ist er Model dafür? Model. Er ist Model. Mhm. Ja, also nicht, also Fotografie. Aktmodel. Ja. Mhm. Er ist Aktmodel und das kommt halt auch irgendwie im Internet und die Sache, die mich... Lass mich fragen. Genau. Ja. Wo wird das veröffentlicht? Ausschließlich im Internet oder auch in Zeitungen oder wo? Ja, also wie ich das gehört hatte, bis jetzt ausschließlich im Internet. Mhm. Und auf welchen Seiten? Also die Sache ist, dass ich mit ihm noch nicht darüber geredet habe. So. Mhm. Hast du denn schon mal ins Internet geguckt und dir das angeschaut? Ja, ich habe mir das schon mal angeguckt. Also ich wollte das schon überprüfen halt, weil ich hatte das von einem gemeinsamen Bekannten gehört. Mhm. Und der hatte mir das halt so zugesteckt und ich habe das halt erst überhaupt gar nicht geglaubt. Es sind keine pornografischen Darstellungen. Es sind reine, also er zeigt sich nur, wie der liebe Gott ihn geschaffen hat, in verschiedenen Posen. Ja, also ich weiß jetzt nicht so genau, wie da die Grenzen zu ziehen. Pornografisch ist es dann, wenn der Pimmel irrigiert ist, dann ist es pornografisch. Ja, also sowas nicht. Sowas nicht. So ist es schon nicht. Sind ja schon mal beruhigt. Ja. Was sind denn das für Seiten im Internet? Sind das so Sexseiten oder was? Wer publiziert das? Ja, also wer das jetzt publiziert, wer da der Herausgeber von ist, das weiß ich nicht. Mhm. Es sind schon schon so Sexseiten, auf jeden Fall. Also. Du meinst also, er verdient sich damit Geld und kriegt halt Kohle dafür, ne? Ja, also ich denke mal schon, dass er da auch irgendwie Geld für kriegt. Ja. So, ihr seid beste Freunde, hast du gerade gesagt. Mhm. Wie viele Jahre schon? Lange, ne? Ja, also es ist auf jeden Fall seit 5-6 Jahren ist es auf jeden Fall so, dass wir so die besten Freunde sind. Ja. Und dass wir uns auch irgendwie, dass wir uns schon alles erzählen können auch. Mhm. Und das ist auch eigentlich so die Sache. Ist dir jetzt eigentlich unangenehmer, dass er dir das noch nicht gesagt hat? Oder findest du an sich es peinlich, dass ein Mensch, ein Mann, ein junger Mann so etwas macht? Ja, also es ist schon irgendwie beides. Also es ist in allererster Linie erstmal, dass er mir das nicht gesagt hat. Mhm. Weil ich schon gedacht habe, dass wir uns alles irgendwie sagen können. Wenn man so eng befreundet ist, erwartet man das eigentlich von dem anderen. Aber ist es dir denn auch wirklich peinlich, dass er das tut? Also es ist, ich bin jetzt nicht so ein super verstockter Typ irgendwie so. Also es ist mir nicht an sich peinlich durch die Sache. Sondern es ist mir... Aber es ist ja auch nicht ganz egal, ne? Ja, es ist mir nicht ganz egal, aber also es ist mir vielleicht eher... Also weshalb es mir auch irgendwie so peinlich ist, ist, weil es halt irgendwie nicht zu ihm passt. Also, ich würde mal sagen, so schlimm ist es ja nun nicht, wenn er Aktfotos veröffentlicht. Der liebe Gott, wenn er sich ja mit Kohle verdient und einen schönen Körper hat, muss er ja offensichtlich haben, wenn er die Fotos los wird. Dann ist es doch okay. Also wenn du ihn jetzt entdeckt hättest, dass er heimlich Pornos dreht... Das ist ja schon ein anderes Kaliber, ne? Ja. Aber wenn er einfach schöne Fotos von seinem nackten Körper machen lässt, na, mein Gott, egal. Ja, aber weißt du, die Sache, die da irgendwie so hintersteckt ist, dass er halt sowas macht. Mhm. Ja, und halt sonst irgendwie so gerne als ziemlich seriöser Typ so auftritt. Also oder gar als Moralapostel? Nein, also ja, so weit geht's nicht. Ja. Also nicht als Moralapostel. Also das wäre jetzt schon zu krass. So kann man es nicht sagen. Also aber schon so, ja, so der sehr seriöse Typ, der sich auch ziemlich schnell an Gesellschaftsnormen anpasst, je nachdem. Verstehe. Und verstehe dann auch deine Irritation. Aber dann verstehe ich nicht. Seit wann weißt du das jetzt, dass er das macht? Na, so seit 3-4 Wochen ist er. So, dann verstehe ich es nicht, wenn man so eng befreundet ist, dass du mich schon längst den angerufen hast und sagst, hör mal, was ist denn das? Das habe ich mitbekommen. Stimmt das? Und warum erzählst du mir das nicht? Erzähl doch mal ein bisschen die Hintergründe. Ja, weil unsere Freundschaft, das ist, oder habe ich halt gedacht, sage ich mal bis jetzt, dass es halt schon so eine super offene Sache ist. Und dass ich gedacht habe, dass das ganz klar ist, wenn jemand sowas macht, das musst du ihm alles sagen. Aber du schweigst ja jetzt auch, nachdem du das erkannt hast. Du melde dich doch, protestiere doch, sag, das geht doch so nicht. Ja, das stimmt schon. Hm? Ja, aber ich habe das vielleicht schon irgendwie so, weiß nicht, vielleicht auch ein bisschen Schiss gehabt, so, weil ich nicht weiß, was er darauf sagt, so irgendwie. Und naja, gut, woran das liegt, du so, ärgerst dich ja jetzt. Vielleicht auch ein bisschen blöd, so. Ja, also. Das ist aber egal. Du ärgerst dich darüber, zu Recht, finde ich. Und dann kann man das auch ansprechen. Und dann muss eine gute Freundschaft, muss das dann auch aushalten, finde ich. Mhm. Sieht er denn mindestens gut aus auf den Fotos? Ich habe es gerade so gesagt. Ja, das ist schon in Ordnung. Das ist schon in Ordnung, na gut. Ja, aber das wusste ich ja schon vorher. Das wusste ich schon vorher. Aber ihr seid nicht irgendwie zusammen, ihr seid nicht schwul. Nein. Also überhaupt nicht. Ja, aber es ist schon so, also schon so locker so, dass wir uns, kommt halt schon vor, dass wir uns auch halt mal nackt sehen gegenseitig, ja, ohne dass das in erotischen da Situationen nichts, gleich ausartet. Genau, da ist auch gar nichts gegen einzuwenden. Du rufst ihn morgen an, ist das klar? Ja, alles klar. Ich rufe dich morgen an, und frage, was los war, okay? Ja, in Ordnung. Tschüss, Tim. Alles klar, Domian, ciao. Peinliche Personen, das ist unser Thema heute Nacht. 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Hermann ist dran, Hermann ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hermann, ich grüße dich auch. Wer ist eine peinliche Person? Da sind eigentlich zwei. Das ist Slatko und Mooshammer. Und zwar geht es um die Teilnahme an der Vorentscheidung für den Grand Prix. Ja, das war der Oberhammer. Oh ja, ich glaube, das haben wir alle so gesehen. Ne? Ja. Und aber noch am allerpeinlichsten von beiden fand ich Slatko. Ja, den berühmten Satz, den er danach dann losgelassen hat. Ne? Das Publikum hat ihn ausgepfiffen. Ja, richtig. Und er hat gesagt, Wir wollen es offen aussprechen. Ja, was war das noch? Ihr könnt mich mal hier Fotzköpfe oder so ähnlich? So in der Art kam da rüber. Ne? Ja. Ne, ich finde es einfach nur echt übel, dass solche Leute die Chance bekommen, echt unser Land zu vertreten beim Rumpf. Das finde ich allerdings auch. Wir haben so hochkarätig tolle Sänger und denen wird dann von den Plattenfirmen das Forum geboten. Ne? Nur weil er berühmt geworden ist durch nichts, ne? Nämlich durch Big Brother. Ja, durch den Container halt. Durch nichts. Ne? Oder auch auf Mooshammer die Geschichte. Na gut, der hat nicht großartig gesungen und ich denke auch, dass er gar nicht singen kann. Ne? Ich glaube, der Mooshammer hat das eher als Gag aufgefasst. Aber der Slatko hat das ernst genommen, ne? Das beweist ja auch seinen Schlusssatz. Reaktion, ne? Ja, ja. Ja, also ich habe den Mooshammer hoch angerechnet. Ich habe ihn kurz darauf war er hier im WDR in einer Talkshow und da hat er gesagt, die Beste war Joy Fleming. Ja. Und das fand ich schon toll und cool, dass er das so gesagt hat und er war auch gar nicht traurig, dass er da so abgekackt ist. Ja, ja, gut, sicher, ne? Aber er hat es eben auch mitgemacht, ne? Ja, okay, aber ich denke mal, dass andere Leute, zum Beispiel Ralf Siegel, der Produzent halt, ne, der mit sehr viel Arbeit und auch schon Jahrzehnte im Geschäft ist, ne, der muss das absolute Kosten gekriegt haben. Denke ich mir, dass die Leute so gepusht werden können. Ne? Du hast aber wahrscheinlich Slatko auch schon vorher mitbekommen und verfolgt, ne? Fandest du ihn da weniger peinlich? Naja, gut, ich denke mal, dass er auch im Container ein bisschen gespielt hat. Und die Geschichte hier, ich vermisse dich für die Hölle, naja, okay, also vielleicht ist es in Ordnung. Aber zum Grand Prix, so jemanden da zu laden, sag ich mal, ist ein absolutes Ding. Ne? Aber irgendwie ist es wiederum auch ganz beruhigend, finde ich, den Kollegen gegenüber, die wirklich was können und die lange gearbeitet haben in ihrem Beruf als Musiker, er ist jetzt weg vom Fenster. Und ich könnte schwören, dass wir alle nie wieder was Großartiges von Slatko hören. Ich hoffe es. Dieser Auftritt hat es endgültig bewiesen, ne, dass da nichts hintersteckt. Ja. Dass es einfach eine Seifenblase war. Ne? Ja. Zum Beispiel Gildo Horn damals, das Ding fand ich okay. Ja, aber Gildo ist auch wirklich ein ganz gestandener Künstler. Ne? Ja, und der hat eine super Stimme, der Mann. Ne? Absolut. Und da steckt ja auch eine Idee hinter. Ne? Ja. Und er hat das ja auch in seiner Art sehr ernst gemeint. Er kann ja auch was. Ne? Ja, da war Konzept bei, da war alles bei. Ne? Und diesmal wirklich nur hochgepusche und... Also Slatko, ich glaube, da hast du jetzt auch vielen Menschen aus dem Herzen gesprochen. Warst du denn mit mich, wo wir schon gerade beim Grand Prix sind, warst du denn mit Michelle einverstanden, dass sie gewonnen hat? Ja, also ich finde die Frau wirklich super und die Stimme auch. Ja. Da gehen die Meinungen wirklich auseinander. Die einen sagen, das ist eine sehr piepsige Stimme. Ist ja auch ein bisschen. Ist auch. Man kann das ja mögen oder nicht, aber piepsig ist sie, ne? Ist es richtig, ne? Nur, also ich denke mal, eine Mittelklasse gibt es ja nicht. Entweder man mag sie oder mag sie gar nicht, ne? Und hast du, ich gehe davon aus, dass du den Grand Prix dann auch gesehen hast. Ja. Und wie warst du da zufrieden mit ihrem Abschneiden? Das war ja nicht so dolle, ne? Das war der 8. Platz, wenn mich nicht alles. War es der 8.? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ja. Ich meine schon, oder der 7. Ich weiß nicht. Oder ich fand es ganz okay, also es ist in Ordnung, ne? Und den Siegertitel, wie fandst du den? Der war gut. Den fand ich auch sehr nett, ja. Der war gut, wirklich. Ne? Und ich habe es auch dem Land sehr gegönnt. Estland, natürlich. Ja. Okay. Hermann 32 sagt, Slatko ist die oberpeinlichste Persönlichkeit im Moment an Prominenten, die ich so kenne. Du sagst es. Danke für deinen Anruf. Du, Mann, ich wünsche dir was. Ne? Dankeschön, tschüss. Peinliche Personen. Über peinliche Personen unterhalten wir uns heute Nacht. Telefonnummer 0800 5678 111. Wer ist in eurer direkten Umgebung, in eurem privaten Kreis sehr peinlich? Eine Person, für die ihr euch schämt, dass ihr von ihr sagt, ja, das... Es ist mir fast schon unbehaglich, mich mit dieser Person zu zeigen oder mich zu dieser Person zu bekennen. Ich schäme mich dafür. Oder welcher prominenter Mensch ist eurem Geschmack nach wirklich äußerst peinlich? Silvia, 36 Jahre alt. Nee, 26 Jahre alt. Ich bitte um Entschuldigung. Ja, hoffentlich. Die arme Silvia, 10 Jahre gealtert. Ja, also ich bestehe auf meine 26. Darfst du auch. Wer ist peinlich? Ich. Du? Ich. Du bist peinlich? Ja. Warum? Erzähl. Warum? Weil ich jetzt im Moment weniger, da ich Mutter bin, aber vorher sehr oft auf Partys eingeladen bin oder war. Ja. Und meinte, ich bin nur lustig und gesellschaftsfähig, wenn ich was trinke. Nur leider finde ich dann immer meinen Punkt nicht, wo ich aufhören soll. Mhm. Und dann sehr oft sehr, sehr peinlich geworden bin. Was war denn das Peinlichste, was du so im Suff oder Halbsuff getan hast? Ich kann dir gar nicht sagen, was das Peinlichste war. Ich kann nur ein Beispiel dafür sagen, wie peinlich ich sein kann. Ja, erzähl mal. Peinlich, also ich bin Friseurin vom Beruf. Mhm. Und in einer, mehr oder weniger kleineren Stadt. Mhm. Und es war Stadtfest und sämtliche Kundschaft und Freunde waren auch da. Mhm. Und ich saß da und habe mich, weiß nicht, geschafft, bis um 6 Uhr abends, mittags, wie man es immer nehmen will, mich so zuzusaufen, dass ich gemeint habe, ich müsste sämtlichen Leuten, die da rumgelaufen sind, vor die Füße, sagen wir es mal, übergeben. Mhm. Mhm. Oder auf hohen Plateauschuhen ständig umzufallen und wie ein toter Käfer auf dem Rücken zu liegen und nicht mehr hochzukommen. Mhm. Oder im gleichen Atemzug sämtliche Leute um mich rum, ob ich sie eigentlich mag oder nicht mag, zu küssen. Ich hatte mich sehr liebesbedürftig. Ja. Also, solange du sie nur geküsst hast, ging es ja noch. Oder bist du auch zudringlich geworden? Gab es sexuelle Übergriffe von dir? Hast du einen Lehrling in den Schritt gefasst? Naja, ich habe zumindest mal mit dem Küssen angefangen. Und das alles am helllichten Tage, in diesem besagten Tag. Ja, diesem am helllichten Tage, wir haben dann, sämtliche Kundschaften zugeguckt. Dann wollen wir uns gar nicht ausmalen, wie du, wie es zugegangen ist, wenn du nachts in der Disco warst und schon ordentlich einen gebechert hast. Ja, da war es aber nicht ganz so schlimm, weil da nicht so viele Leute da waren, die mich auch, sagen wir mal, näher kennen, beziehungsweise beruflich kennen. Also es ist sehr schwierig, dann am nächsten Tag im Laden zu stehen und dann wieder einen auf seriös zu machen. Also dieser eine Fall, von dem du gerade beschrieben hast, das war ein besonders peinlicher Vorfall, dieses Fest am Tag. Ja, es ist zumindest ein Vorfall, der immer wieder sehr oft überall erzählt wird. Sobald ich auftauche, heißt, oh, wisst ihr noch damals, Silvi? Du bist ja nun, wie ich gerade sagte, im zarten Alter von 26 Jahren. Wie viele Jahre hast du es denn so peinlich getrieben? Wie lange geht denn das schon zurück? Moment, also ich bin jetzt seit 2 Jahren Mutter. Also seit 2 Jahren nicht mehr. Du bist nicht jetzt mehr so solide geworden. Ja, nicht mehr ganz so. Also ich habe schon ein paar Übergriffe, weil wenn ich dann mal losgelassen bin. Dann lässt die Sau raus. Ja, mein Problem ist halt einfach nur, dass ich, wie gesagt, dieses Maß nicht finde. Und ich einfach meine, ich bin nicht lustig und nicht... aber es ging vorher schon viele Jahre so. Ja, also Minimum seit ich 15 war. Also stimmt, von 15 bis, was weiß ich. Dann könnte ich mir vorstellen, dass du, wenn du in einer nicht so großen Stadt wohnst, da wirklich den Ruf weg hast, ne? Ja, also es ist... peinliche Nudel. Ja, genau. Ja, es ist unterschiedlich. Also viele finden es lustig. Und ich bin dann so erstmal der Partygag. Es werden sämtliche von mir, die Leute, die mich kennen, sämtliche Sachen von mir erzählt. Oh, die Silvia hat damals, wisst ihr noch, da über die Heizung und den küssen wollen. Aber es war immer nur so, oder es ist immer nur so, wenn du Alkohol getrunken hast. Ja. Ja. Ja, weil wenn ich keinen Alkohol getrunken habe, dann bin ich eher ruhiger. Und eher die da sitzt und nur beobachtet und auch nicht auf Leute zugeht. Hast du durch diese Art mehr Männer gekriegt oder war es schwierig, Männer zu kommen? War denen das wiederum peinlich, sich mit dir abzugeben? Es ist sehr unterschiedlich. Also sagen wir es mal so, ich du hast wahrscheinlich mehr Männer bekommen, aber was für Männer, ne? Nein, nicht mal das. Also ich habe dann schon, denke ich mal, dass ich dann schon so zu war, dass es, wenn es drauf ankam, schon nicht mehr konnte oder nicht mehr wollte. Ach so. Aber, ich hoffe aber, dass dein, du bist Mutter, sagst du, ne? Ich hoffe, dass das ist ein Kind oder sind Zwillinge? Ein Kind. ein Kind. Ja. Dass dieses Kind im nicht alkoholisierten Zustand entstanden ist. Weiß ich gar nicht. Aber du weißt, wer der Vater ist. Es war schon eine langjährige Beziehung, aber es ist auch so ein Beispiel. Also ich denke, dass ich im sexuellen Bereich sehr offen bin, aber mein Ex-Freund, also ich bin jetzt alleinerziehend, mein Ex-Freund schon so war, dass er es immer toll fand, wenn ich getrunken habe, weil du dann zügellos warst. Bitte? Weil du dann zügellos warst. Ja, genau, weil ich dann Sachen getan, gesagt und sonst irgendwas habe, was ihm besser gefallen hat. Und so ist heute noch, also mein Ex-Freund, der hängt immer noch an mir, sagen wir es so, und wenn er mal da ist und babysittet und ich sage, ich gehe weg, dann meint er immer so, hey, trink viel, bitte trink viel, weil er eigentlich denkt, wenn ich dann heimkomme, dann falle ich über ihn her. Habt ihr denn noch Sex miteinander ab und zu? Wenn ich dann weg war und ich dann was getrunken habe und er dann gerade parat liegt, dann ja. Also eine sehr auch sexuell aktive Frau, unsere Silvia, vor allen Dingen, wenn sie ein bisschen gezwitschert hat. Ja. Dann ist sie nicht mehr zu halten. Da müssen alle Männer ran, die ihr im Wege stehen. Ja, so ungefähr. Also es gab dann schon Morgen, wo manche Freundin gesagt hat, weißt du eigentlich, mit wem du rumgeknutscht hast? Und wenn ich dann in einigermaßen beisammen war und mich daran erinnert habe, wer das war, dann habe ich echt gedacht, so, oh Gott. Das ist das Schlimme dann. Weißt du überhaupt, wie viele Männer du schon in deinem Leben gehabt hast, wenn du in diesen Phasen dich gar nicht mehr richtig erinnern kannst? Nee, eigentlich nicht, ne, oder? Na, sagen wir es mal so, also geschlafen, das weiß ich schon. Das weil ich denke mal, irgendwann mal, das zieht sich ja über eine Zeit hin und irgendwann komme ich ja wieder zu dir. Sag uns das doch mal, uns interessiert das alle. Mit wie vielen Männern hast du schon geschlafen? Wow. Jetzt aber. Also ich würde es jetzt nicht festlegen, aber 20 rum. Ja, das ist doch noch okay. Ich dachte, jetzt käme eine Horrorzahl. Ich habe mich schon so auf 100 eingestellt oder 120. Nee, nee, also wir reden über miteinander schlafen. Wie gesagt, ja, ja. Bis dahin ist ja immer eine Zeit, wo du dann drauf hinarbeitest. Also es ist ja nie, also so, dass ich jetzt sagen kann, ich gehe jetzt ins Eck. Dazu bin ich noch gar nicht, fähig. Mit 20 Männern den Koitus vollzogen. Ja. Und vielleicht mit 150 Männern geknutscht. Ja. Ihr könnt hinkommen, ne? Ja. Na gut. Und du bist jetzt eine alleinerziehende Mutter. Ja. Und verantwortungsbewusst. Ja. Und das ist doch alles wunderbar. Sehr schön, ja. Ich danke für deinen Anruf, Silvia, okay. Und wünsche alles Gute für dein Leben. Danke, tschüss. Ciao. Stella oder Stella. Stella sagt man, ne? Nicht Stella. Richtig, Stella. 24. Genau, das hallo Domian. Hallo Stella. Amerikanischer Name, ne? Nein, italienisch. Italienischer Name? Was red ich da? Ja. Stella. Klingt auch schön. Danke. Aber du bist nicht peinlich. Nein, aber ich fand es sehr mutig von der Silvia, sich selber. Ja, ne? Als peinliche Person. Und dass sie so offen darüber erzählt hat. Ja, ne? Finde ich mutig. Wie also, schmutzig sie sein kann. Sympathisch, trotz allem. Super süß. Stella, du bist aber auch super süß, muss ich mal gerade so spontan sagen. Danke. Ist nur so ein Gefühl, gleich am Anfang des Gesprächs. Wen findest du denn peinlich? Ja, ich finde den Christian von Big Brother ziemlich peinlich. Den findest du peinlich? Ja, also seine Sprüche und die Art, wie er sich gibt. Und ja. Ich glaube, der hatte sich mal, ich weiß nicht, wie die andere heißt, mal gestritten. Die hat so lange schwarze Haare gehabt, mit roten Strähnchen. Man vergisst die Namen schon wieder. Das war die Ärztin hier aus Köln, die ich auch nicht so mochte. Ja. Oh ja, die war super unsympathisch. Ja. Wie hieß sie denn noch? Steffi hieß sie. Steffi, ja. Steffi. Ja, ich habe meine Cousine, sah ja auch ziemlich ähnlich. Ja. ich glaube, er wollte sie auch mal schlagen. Oder die Hanka, glaube ich, wollte er mal schlagen. Das fand ich einfach nicht nett. Also seine ganze Art und wie er sich gegeben hat, war einfach asozial. Also unter der Gürtellinie. Ziemlich peinlich. Das fand ich ich mochte den ja, muss ich ja sagen. Ich habe ihn aber einmal kennengelernt, da fand ich ihn auch gut. Ja, ich fand ihn okay. Ich habe den auch mal auf einer Geburtstagsfeier kennengelernt, weil ich seine Freundin, also war eine Arbeitskollegin von mir. Ja. Und ich weiß nicht, der war mir direkt am Anfang ziemlich unsympathisch. Du hast ihn aber kennengelernt, nachdem er schon im Fernsehen war oder vorher? Vorher. Ach, da war er dann auch so. Ja, auch. Ja. Meinst du denn, dass er da in dem Container so eine Rolle gespielt hat? Ich weiß nicht, das kann ich halt nicht. Und das ist ja übertrieben. Eigentlich nicht. Wenn du sagst, dass er da vorher auch schon so ähnlich drauf war, dann. Gut, also es war halt auch nur 10 Minuten, die ich kurz mit ihm gesprochen habe. Ich weiß nicht, also viele haben gesagt, das war wohl aufgesetzt. Aber kann man ja nicht sagen, dass es doch schon recht ehrlich war, dass er seine Antipathie diesen Frauen gegenüber so klar gezeigt hat? Und eben nicht rumgeschleimt hat. Ja, oder seine Antipathie gegenüber Walter. Ne? Darüber habe ich mich auch mal so sehr gefreut, weil ich auch kein Freund von Walter bin. Ja, ich auch nicht. Da hat er ja auch eine volle Kanne abgezogen, ne? Walter. Ja, ich weiß nicht. Also da hatte ich mit meinem Freund auch eine Diskussion gehabt, wo also er meinte, er findet das halt gut, dass er so ehrlich ist und so direkt ist. Mhm. Und aber er war auch ziemlich verletzend und das war dann wieder nicht nett. Ja. Also er hat auch viele Leute damit verletzt. Also Direktheit finde ich gut. Also wenn er auch ehrlich ist gegenüber den Leuten, aber er war auch sehr verletzend. Aber nicht zu krass, ne? Nicht zu hart. Würdest du es gerne haben, ne? Das war dann nicht zu doll. Nicht zu doll. Ich bin auch da so ein bisschen empfindlich, glaube ich, wenn er mir gegenüber so wäre, wäre ich ihm, glaube ich, so ziemlich böse. Wie fandst du denn seine Lieder, die er gemacht hat? Ich glaube, es ist geil, ein Arschloch zu sein. Mhm. Was du gar nicht so gerne aussprichst, ne? Weniger. Keine Ahnung, ich bin auch so erzogen worden wahrscheinlich. Ja, ich glaube, da war er schon sehr ehrlich. Ja. Also da hat er halt nicht irgendeine Schnulze gesungen wie der Walter zum Beispiel. Ja. Den fand ich ja super eklig, übrigens ihn auch. Ja. Er ist auch eine peinliche Person. Ja, ich glaube, der war da schon sehr ehrlich. Also, du hast ja an erster Stelle Christian genannt. Das ist sicher auch eine Person, wie fast alle aus dieser Ära, die wir alle vergessen haben werden in einiger Zeit. Vielleicht, ja, vielleicht wird der Christian noch bleiben, weil er schon ein Showtalent hat, finde ich. Aber alle anderen werden wir vergessen, da bin ich ganz, ganz sicher. Ja. Gibt es denn noch eine andere Person, die du so an zweiter Stelle, so aus dem öffentlichen Bereich von Prominenten nennen würdest? Die mag ich überhaupt nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Blonde heißt, die jetzt auch ein Baby bekommen hat. Du meinst nicht Jenny Elbers? Doch. Doch, die meinst du ja. Die hatten wir ja gerade schon thematisiert hier. Mhm. Die meine ich. Also ich weiß nicht. Also die, sie ist auch so ein Mensch. Sie steht gerne im Mittelpunkt. Ich glaube, sie wird auch alles dafür geben, um weiter in den Mittelpunkt zu stehen. Also eine Affäre nach dem anderen. Wie findest du denn Nadel? Nadel ist noch gar nicht gefallen. Lasst uns über Nadel sprechen. Nadel, gut. Das ist eigentlich auch eine gute Idee. Nadel. Also Nadel, allein dieser Name schon, ne? Nadel. Ja. Das ist schon so trivial, dass man schon so ein bisschen... Ja, ich glaube auch nicht. Ich glaube, das ist auch nicht ihr wirklicher Name. Kann das sein? Ist das nicht ihr Spitzname? Ja, das ist ein Spitzname natürlich. Klingt auch nicht unbedingt orientalisch. Ja. Nein, aber sie finde ich, tut mir leid, das ist glaube ich so eine getarnte Blondine. Eine getarnte Blondine. Tut mir leid, aber sie hat, also ich habe so den Eindruck, sie hat wirklich nichts in der Birne irgendwie, also... Stella, hast du wahrscheinlich nicht, sonst hättest du schon Bezug drauf genommen. Am Montagabend, es gibt in der ARD eine Talkshow, die heißt Beckmann. Mhm. Und da war als erster Gast der große alte Mann Ben Wisch, den du vielleicht gar nicht mehr kennst, weil du ein bisschen jung bist. Das war ein ganz enger Mitarbeiter von Helmut Schmidt, Kanzleramtsminister. Ah ja. Der die Sache von Mogadischu gemanagt hat, also der wirklich sehr, sehr viel, sehr, sehr viel geleistet hat und auch ein schweres Schicksal zu tragen hat, weil er nahestehende Personen verloren hat. Und er hat aus seiner Zeit und von seiner Erfahrung erzählt und seiner politischen Arbeit von Wischniewski. Mhm. Und danach kam dann Nadel rein und setzte sich daneben. Das war so ein unglaublicher Absturz an dieser große alte Mann, den man respektierte, wo man ganz gepackt zuhörte und dann Nadel. Mit ihren viel zu weißen Zähnen. Oh, ne? Die sind viel zu weiß, die hat sie sich machen lassen und sie sind so weiß, das darf so weiß dürfen Zähne nicht sein. Genau. Ach, sind wir böse, ne? Oh ja. Die Arme, die hat so lange beim Zahnarzt zugebracht und hat schon Herzen gehabt und jetzt sagen wir, sie sind zu weiß. Ja, also sieht auch schon ziemlich künstlich aus. Sehr künstlich. Eigentlich auch nicht so toll an ihr, obwohl mein Freund ja ihre Zähne bewundert. Ist sie die Männer, ne? Ja, die Männer, genau. Dein Freund findet Nadel schön oder ja, sexy? Ja, er findet sie unheimlich sexy. Das kann doch nicht wahr sein. Genau, das hat mich auch geärgert. Ja, das würde mich an deiner Stelle aber auch ärgern. Aber was ich dich fragen wollte, meinst du, ihre Brüste sind echt? Ihre Brüste? Sie sagt ja immer, die wären echt, aber die sehen nicht unbedingt echt aus. Ich will jetzt nicht unbedingt lästern. Das klingt jetzt blöd, aber also, er vergöttert sie praktisch. Also ich könnte mir auch gut vorstellen, dass so ein bisschen nachgeholfen wurde. Ja, denke ich. Ich kann es nicht beweisen, aber ich könnte mir das gut vorstellen. Was ich aber auch nicht schlimm finde. Also, was ich auch nicht schlimm finde. Wenn man an sich selber halt nichts mag, dann hat man auch ein Anrecht drauf, was dagegen zu tun. Aber man darf das auch nicht übertreiben. Ne? Genau. Ja. Alles immer im Maßen. Stella, wir könnten uns, glaube ich, noch Stunden unterhalten, ne? Über alle Menschen dieser Welt, alle Prominenten und über dich. Ich würde mich auch gerne über dich unterhalten, aber jetzt haben wir schon eine ganze Weile geredet. Ja, das stimmt. Schön, dass du angerufen hast. Danke, hat mich auch sehr, sehr gefreut und mach weiter so, ich finde dich prima. Danke. Du hast eine sehr angenehme, beruhigende Stimme, wollte ich sagen. Vielen Dank, Stella. Gut. Tschüss, alles Gute. Tschüss. Dir auch. Mensch, jetzt haben wir so lange geredet und wir haben noch gar keine Pause gemacht. Die obligatorische Pause ist ausgefallen bisher. Die machen wir jetzt ganz schnell. 1.48 Uhr und 20 Sekunden. Kleines Päuschen. Whoa. 49 und 9 Sekunden. Radio 1 Live ist hier und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema peinliche Personen. 0800 5678 111 oder die Faxnummer 0800 5678 110. Erzählt mir, wen ihr peinlich findet oder wenn ihr euch selbst peinlich findet. Das hatten wir gerade ja auch schon. Ich unterhalte mich auch sehr gerne mit peinlichen Personen. Nadel kann auch anrufen, zum Beispiel. Martina, 38 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo Martina. Wer ist peinlich? Stefan Raab. Stefan Raab? Ja. Findest du? Finde ich. Warum? Es ist für mich ein selbstverliebter Gucker mit 64 Zähnen. Stefan Raab ist ein selbstverliebter Gockel mit 64 Zähnen. Ja. Das ist auch ein krasser Satz. Ist auch. Mir wurde zwar nahegelegt, nicht so heftig zu sein, aber ja, ich habe da noch so einen tollen Satz. Du hast noch einen tollen Satz, ja, raus also, damit. Ich finde, er bildet mit Nils Ruf und Harald Schmidt das Dreigestirn der deutschen Moderatoren-Arschlöcher. Hey! Ja. Das ist so ganz deine persönliche Meinung. Das ist wirklich, und ich will dich damit auch nicht schocken. Nein, und du willst sie auch nicht persönlich beleidigen. Nein, ne? Das ist so, du findest sie alle drei nicht so gut. Ne? Wir schwächen das mal ein bisschen jetzt runter. Wir fahren das mal ein bisschen runter. Genau, also es geht ja jetzt um Stefan Raab. Ja. Und ich finde ihn wirklich sowas von peinlich. Aber jetzt muss es natürlich... Natürlich. Den vielen, vielen Stefan Raab-Fans, die ja auch... Ich habe mir gerade viele Freunde gemacht. Ja, das glaube ich nicht. Begründe das mal. Also ich finde, dass er, wie gesagt, peinlich ist, weil er so aufdringlich ist. Das heißt, wenn er an einer Sache dran ist und will jemanden unbedingt haben, wie zum Beispiel damals Heiner Bremer, dass er so was von penetrant ist und sowas von hartnäckig dahinterher ist, dass er den Leuten also bis zum letzten stundenlang auflauert und irgendwann letztendlich denjenigen dann doch erwischt und derjenige, weil er so genervt ist, letztendlich dann mitspielt. Das hat man gemerkt, also das sieht man einfach. Aber du hast es dir auch gerne angeguckt, höre ich daraus, ne? Sagen wir mal so, man ist dann irgendwo schon so, diese diebische Freude ist ja irgendwo da. Aha. Ja. Nur, also er ist dir zu penetrant. Ja, und ich finde ihn sehr beleidigend, dass er also sehr viele Leute auch angreift und ja, eben Beleidigungen ausspricht, die, wo ich dann da sitze und sage, oh Gott, wie finde ich das peinlich. Dann möchte ich von hinten an den Stuhl rangehen, heimlich da rein und möchte ihn von hinten schütteln. Aber ich frage mich dann immer noch, Martina, wirklich, warum guckst du dann seine Sendung, wenn du ihn so überhaupt gar nicht magst? Das ist eine berechtigte Frage. Das guckt man sich einmal an, ein, zwei Mal, und dann schaltet man aus. Vielleicht, um mich dann zu ärgern. Ja, aber irgendwas muss ja doch sein, dass du dann immer wieder dabei bist. Ne? Du, mit der Frage hast du mich jetzt irgendwie eiskalt erwischt. Ne? Jetzt solltest du dir da viele Gedanken drüber machen nachher. Ja, ich kann eigentlich, wie soll ich das sagen? Also ich weiß das eigentlich selber nicht, warum ich das mir angucke. Aber hier, ich muss dir mal sagen, ich hatte den Stefan ja hier auch schon in der Sendung. Ja. Und war auch schon zweimal in seiner Show. Ich kann nur Gutes von ihm. Ist er so ein Arschloch? Wirklich nicht? Nein, wirklich nicht. Das ist ein ganz, ganz, ganz netter Kerl. Ja, so kommt er einfach rüber. Ja, es ist natürlich auch seine Rolle und er ist ein Entertainer. Ne? Und er macht das ja nur auch auf diese Art perfekt gut, finde ich. Ja, natürlich. Es ist eine Geschmacksfrage, ob man das nur so mag oder nicht mag. Aber ja, manchmal ist es schon ein bisschen zu weit. Also ich finde es manchmal sehr an der Grenze schon, was er macht. Und Harald Schmidt muss sich nun auch sehr in Schutz nehmen. Das ist für mich der Gott des Entertainments in Deutschland. Nils Ruf kenne ich nicht, da kann ich nichts zu sagen. Das ist schon sehr heftig, wenn man das, ich habe es ein paar Mal gesehen im Fernsehen, das ist dann schon, da muss man schon schlucken. Ne? Aber ich habe mir das schon gedacht, dass mit Harald Schmidt du da nicht so... Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Lass ich überhaupt nicht drauf kommen. Aber wie gesagt, ich muss die ja auch nicht verteidigen. Das ist ja deine Auffassung, ne? Und ich habe dich ja oder euch ja auch gefragt, wen findest du peinlich? Du findest die peinlich und dann ist es auch in Ordnung so, ne? Du bist wahrscheinlich in der Position, du kennst die vielleicht auch privat und hast ein ganz anderes Bild von denen. Ja, das ist dann so, so wie sie rüberkommen, sind sie einfach nur fies oft. Für dich. Ja. Aber ich würde jetzt doch mal sehr in mich gehen an der Stelle und mich fragen, warum gucke ich die Martina? Immer Stefan Raab, obwohl ich Stefan Raab so doof finde. Ne? So würde ich mal an deiner Stelle jetzt vorgehen. Ja. Martina, danke für deine Meinungsäußerung. Okay. Tschüss. Eine schöne Nacht, ja? Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss. Christel, 50, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Christel. Ja, ich finde Herrn Friedmann weniger nett und ich finde ihn sogar peinlich. Aha, warum? Weil er mit den Leuten so umspringt, als sei er der Größte. Also du redest jetzt hauptsächlich von seiner Talkshow, Friedmann, die Richtig. Wir alle zwei Wochen in der ARD Mittwochabend sehen können. Richtig, mhm. sehr interessant anzusehen. Und in dieser Talkshow war ja übrigens auch die Fürstin von Ton und Taxis. Ja, ne? Die Sendung habe ich nicht gesehen. Ja. Also die Sendungen mit Herrn Westerwelle und Herrn Gysi habe ich gesehen. Mhm. Und das fand ich sehr interessant. Mhm. Man hatte ja wirklich den Eindruck, dass die Leute also ein Glas Wasser brauchten. Ja, der Gysi war völlig am Transpirieren, ne? Ja, der war, was aber man ja selten zum Beispiel auch Herr Westerwelle, finde ich, hat ihm klar und deutlich zu verstehen gegeben, dass man die Leute ausreden lässt. Mhm. Die Art, wie er das macht, ist zwar interessant, aber mich bringt es ganz einfach auf die Palme. Ich finde den Mann sowas von unbescheiden und ich habe auch den Eindruck, dass er sich selbst schön findet. Naja gut, das ist jetzt so eine ganz private Geschichte. Das ist ja eine ganz andere Sache. Ich will mal was sagen zu dieser Talkshow. Ja. Als ich die zum ersten Mal sah, da war ich auch völlig schockiert und dachte, was ist denn das? Sowas im deutschen Fernsehen und im ersten Programm, im Öffentlich-Rechtlichen auch noch. Ja. Mittlerweile bin ich ein Stammgucker dieser Sendung und bin froh, dass endlich mal jemand so drauf ist, wie Friedmann das macht, dass er die Politiker eben nicht immer ausreden lässt und die endlos schwallern lässt, sondern dass er knallhart immer dazwischen geht. Ja. Und es ist doch auch hoch unterhaltsam, dann Leute wie Gysi oder Westerwelle oder was ich bin, zu sehen, wie die in Schwitzen kommen. Ne? Ja, das ist allerdings wahr. Oder Herr Mayer, der Generalsekretär der CDU, der ist ja völlig abgeschmiert. Ja, das stimmt. Ich nehme auch an, dass der Herr Friedmann, dass das eine gewisse Absicht ist, so zu reden. Mhm. Aber für mich persönlich, ist das irgendwie... Ist nicht dein Stil, dein Geschmack? Nein, absolut nicht. Muss man auch, geht man nicht mit Politikern um. Ja, aber ich finde, die können das schon vertragen. Ja, finde ich schon. Ja. Die sind mit so viel Wasser gewaschen und die belügen uns manchmal so krass. Nicht alle, aber oft. Und dann finde ich es schon gut, wenn der Kollege vom WDR, von Zack, der Friedrich Küppersbusch, der hat das ja auch früher sehr gut gemacht. Ja. Der die ja auch mal so richtig in die Zange genommen hat, ne? Ja, aber stimmt. Dann hat die ARD für dich ja noch ein anderes Angebot, nämlich Gauk, die Talkshow Gauk, ne? Die ja im Wechsel mit Friedmann stattfindet. Und da läuft es ja ganz anders und auch viel ruhiger. Das habe ich noch nicht gesehen. Ja, es ist auch immer mittwochs. Mhm. Also, naja. Deine Meinung, du magst ihn nicht und das ist nicht dein Stil. Und das kann durchaus sein, dass das ein sehr netter Mann ist, aber der Stil, also ich finde das unmöglich. Ja. Aber du guckst es auch, ne? Ach, ja, das ist ja das. Genau wie bei Stefan Raab vorhin. Ja. Christel, danke für deinen Anruf und für die Meinungsäußerung. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, vielen Dank. Tschüss. Alles Gute. Danke, tschüss. Horst, 44 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Hallo Horst. Ja, mein Thema, Moment, ich verstehe dich ganz schlecht im Moment. Ja, fang mal an zu reden, das kommt schon. Ja, okay. Also mein Thema, das heißt, bevor ich damit anfange, erstmal ein großes Kompliment an dich, deine Sendung, dein Team. Dankeschön. Ich gucke es ja schon sehr lange und ich muss sagen, alle Achtung, also mach bloß so weiter und vor allen Dingen noch viele, viele Jahre. Danke sehr. Jetzt aber zu deiner peinlichen Person. Ja, das sind eigentlich mehr gleich drei. Und zwar geht's da, weiß ich, sind die bestimmt bekannt, Michael Leicher, Christian Anders und diese Dame, die da... Oh ja. Ja, nach Art ist ein unmoralisches Angebot, das verschachert werden soll. Das habe ich auch gesehen, bei Bärbel Schäfer waren die. Hast du es dann da nur einmal gesehen oder gleich mehrmals? Also ich habe es einmal nur gesehen, diese ganze Konfrontation, dass dass Christian Anders seine Freundin für bestimmtes Geld abgibt, damit er wieder Geld für seine Krankheit hat. Also ganz seltsam. Genau, und ich glaube denen das mittlerweile nicht mehr. Ich muss dazu sagen, ich finde diesen Michael Leiter, ich weiß nicht, kennst du diesen Gischmillionär schon mal von gehört vorher? Aus dem Fernsehen kenne ich Fernsehen, den. Ich fand ihn eigentlich mal ganz nett so früher, ich fand ihn sehr ungezwungen, sehr cool irgendwie, ich fand ihn immer ein netter Kerl, weil endlich jemand, der Geld hat, der auch ein bisschen offener und lockerer ist, nur mittlerweile sehe ich das so als Mittel zum Zweck, auch so wer sich darstellt in den Medien und das Ganze, das ist so weit fortgeschritten. Also du kannst bald irgendwo gucken, wo du willst, ob in irgendeiner Talkshow, ob du in ein Magazin abends irgendwo mal reinschaust, überall siehst du irgendwo Michael Leiter, Christian Anders und... Also ich glaube ja auch, dass das ein ganz ausgebuffter PR, eine PR-Aktion ist. Eine auf jeden Fall. Eine PR-Aktion für Christian Anders, der viele Schlagerfans, glaube ich, vergrault hat. Ne, durch diese Aktion und auch eine PR-Geschichte für diesen Millionär da. Ne? Ja, das ist doch auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du schon mal im Internet hat er auch eine Homepage, ne? Ach, und ich habe mir die mal vor ein paar Wochen mal angesehen. Ja. Und der hat ja also wirklich, da siehst du schon so den ganzen Sinn und Zweck seiner Kultur irgendwie. Der hat da jeden Auftritt, der hat das also ganz peinlich also aufgeführt. Mhm. Filme zu jedem Auftritt, zu jeder Sendung. Also da sind Dutzende, aber Dutzende von Filmen. Und wie gesagt, also der zählt das, der muss das richtig abstreichen. Aber ich stelle doch fest, dass alle Leute, die sich über andere aufregen, sich dann doch mit denen sehr beschäftigen. Du gehst sogar auf die Internetseite und guckst dir das an. Stimmt. Das ist ja schon verrückt, ne? Ja, es war auch mal so, ich wollte diesen Herrn nochmal anschreiben vor etlichen Monaten, weil ich selber auch so eine ziemlich große gesundheitliche und finanzielle Probleme habe. Und ja, ja, nur ich habe dann also auch überlegt und dann mache ich das also so, wenn es Leute des öffentlichen Lebens sind, dann gucke ich also erstmal mir ein paar Informationen zu holen. So, und dann ist klar, bevor ich dann irgendwie so Aussagen wie jetzt auch treffe, dann informiere ich mich erstmal. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, geh mal auf seine Webseite, er gab es mir so bekannt. Und die hat dann auch meinen Eindruck bestätigt, also voll und ganz, die ganze Aufmachung wie so eine Bühne mit Vorhang, der aufgeht und blinkenden Lichtern und allem, also so, die Show. Jetzt müssen wir hier die Show auch beenden, die Sendung ist gleich rum, aber du hast es ja noch sagen können und das war ja auch sehr gut. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja, Domian, alles Gute. Ja, danke, dir auch, tschüss. Tschüss. In der Technik heute Nacht Markus Liebetatz und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, Zuhören, Mitmachen und wir sind morgen Nacht wieder da mit einer freien, mit einer offenen Telefon-Talkshow und ab 0 Uhr könnt ihr uns anrufen. 1 Uhr Radio ist live wieder fernsehen. Tschüss.